Ah, macht euch keine Sorgen. Gut. Niemand wird vermuten, dass wir geflogen kommen. Ach, Püger, was würde ich nur ohne dich machen? Du bist der Einzige, der mir jetzt helfen kann. Ein Engel und aus einer anderen Welt, ein wunderschöner Engel, der die dunkle Welt hier erhält. Mein Blick ist blind, doch mein Herz sieht weit. Gemeinsam finden wir zurück zur Wirklichkeit.